Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Thema heute Nacht bei uns, geheime Vergangenheit. Ich möchte gerne mit euch über eure Geheimnisse aus eurer Vergangenheit sprechen. Gibt es große Geheimnisse, kleine Geheimnisse, Geheimnisse, die euch vielleicht bedrücken, die ihr seit vielen Jahren mit euch herumtragt, die ihr noch niemandem erzählt habt oder vielleicht ganz wenigen nur, und dass dennoch Geheimnisse geblieben sind. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, über eure geheime Vergangenheit, über Geheimnisse aus eurer Vergangenheit, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Der erste Anrufer heute Nacht ist Marc. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Du bist 52 Jahre alt. 52, 32. 32, oh. Mach mir die Eltern. Nee, entschuldige. Ja, ist kein Thema. Das ist ein Druckfehler hier. Ja, um Gottes Willen. Ist nur menschlich. Also, ich dachte auch schon, Moment, er klingt aber noch jung für 52. Ja, ich meine, wenn ich schon so einen alten Tatterkreis, der mich noch so jung gehalten habe, dann rufe ich dich nochmal an. Grund, warum ich anrufe. Ja. Folgendes, pass auf. Ich habe eine aktuelle Freundin, die habe ich seit, 4.4. offiziell. 4.4.2002. Ja, korrekt. Ja. Und inoffiziell seit 29.3., seit dem Karfreitag. Ja. Mhm. Und das Wochenende davor war ich noch mit meiner Ex-Freundin auf dem Weg zu ihr nach Hause. Und darum geht's, ja. Aha. Also, meine Ex, also ich führe praktisch oder führte praktisch zwei Beziehungen. Jetzt, damit wir alles nicht alles ganz kompliziert nachrechnen müssen, wie lange führtest du eine Doppelbeziehung? Ja, eigentlich bis. Ja, so ungefähr. Kann es ja schlecht eruieren. Nee, auf jeden Fall. So eine Woche, zwei Wochen. Ja, ich sag mal 3-4 Monate. 3-4 Monate. Ja. Jetzt verstehe ich zwar die Angaben, die Datenangaben am Anfang nicht mehr, aber das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Wir vertiefen, dass du 3-4 Monate eine Doppelbeziehung hattest. Du hattest zwei Frauen. Das ist also nicht auf dem Ingenieursbereich gelaufen von meiner Seite, das sehe ich ja irgendwo ein. Ich wollte nur meine aktuelle Beziehung damit nicht belasten, weil ich nicht gewusst hätte, was machst du dann und so. Ja. Bist du denn jetzt mit der noch mit der alten Beziehung zusammen oder mit der neuen? Ich bin mit der neuen Beziehung zusammen. Mit der neuen. Mhm. Warum, warum hast du dich auf die neue eingelassen, obwohl du eine Freundin hattest damals? Ja, ja, wie gesagt, sie wohnt in so einem Behindertenwohnheim, also meine Ex. Und ja, ich sag mal. Ist sie behindert auch? Ja, sie. Meine Ex ist ja Rolli-mäßig und so. Ja. Mhm. Die kann sich nur im Elektroauto fortbewegen, E-Stuhl und so. Mhm. Und ja, ich meine, vom Kopf her ist das wohl ganz normal und vom Körperlichen auch und so, ne? Ja. Nur das Problem ist, ich habe mir praktisch für sie einen Arsch aufgerissen, auf Deutsch gesagt. Und ihre Wohnis haben dann auf meinem Handy angerufen, was ich sehr verwunderlich fand, weil die meine Telefonnummer gar nicht hatten. Jetzt machst du aber einen weiten Ausflug. Die Frage war ganz einfach. Warum hast du dich auf eine neue Frau eingelassen, obwohl du eine Freundin hattest? Ja, ganz einfach, weil dazu muss ich weiter ausholen dürfen. Ja, aber das kann man auch kompakt sagen. Versuch's mal. Ja, ich versuch das mal. wie gesagt, weil ich den Druck von dem Wohnheim meiner Ex-Freundin nicht mehr ausgehalten habe. Was haben die denn für einen Druck gemacht? Ja, Und vor allen Dingen warum? Ja, die haben praktisch Ich habe denen irgendwo die Arbeit abgenommen, indem ich sie auf den Pott gesetzt habe, indem ich sie runtergeholt habe und so weiter und in eine Badewanne gesetzt und rausgeholt. Und ja, dann haben die Wonis immer gesagt, du schadest damit deinem Rücken. Und also die haben praktisch an meine Gesundheit gedacht. Das ist, ehrt die ja natürlich, dass sie an meine Gesundheit denken. Achso, du hast die. Aber auf der anderen Seite muss ich selber wissen, was ich mir zutrauen kann. Und Wenn die Freundin Vertrauen in mich hat, ja, dann setz ich auch voraus, dass das in Ordnung ist. Komische Geschichte finde ich. Ja, ich du hast eine Freundin, die ist behindert, lebt in einem Behindertenheim und die Mitbewohner machen Druck und wollen das ja, nicht. Ja, die Mitbewohner nicht, die Oberwohnis, also die Betreuer. Du musst mir das erklären, Wohnis sagt mir gar nichts. Was heißt Wohnis? Wohnis sind Betreuer, oder was? Ja, Wohnis sind Betreuer, naja. Und Mehwohnis sind... Sagen wir es mal klar. Ja, Entschuldigung, Jürgen, das war jetzt keine Absicht. Ja. Wie lange warst du denn mit deiner behinderten Freundin zusammen? Ja, das waren 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Also, es gab irgendeinen dubiosen Druck. Ja, es gab da ständig, hatten die... Hast du denn nicht mit deiner Freundin darüber geredet? Dass die Betreuer da Druck machen, warum auch immer? Ja, das habe ich ja mehrfach versucht, mit ihr anzusprechen. Mhm. Letztendlich hat sie eine Betreuerin gekriegt, also eine gesetzliche Vertretung. Und ja. Eine gesetzliche Vertretung? Warum das? Wie alt war sie? Ja, sie ist 22 geworden. Ja, und warum hat sie einen gesetzlichen Vertreter, wenn sie nur im Rollstuhl sitzt? Ja, aus finanzieller Hinsicht. Also, ist schon eine komplizierte Sache bei dir. Jürgen, das ist kompliziert, das weiß ich selber, aber ich will... Wir verstehen das nicht so richtig. Ja, Jürgen, ich will dich nicht auf die Rolle schieben oder so, sprich, ich will dich nicht verarschen. Nee, das ist mir schon klar. Also, ich merke mir, dass es ein komplizierter Fall ist, den man vielleicht auch nicht so in ein paar Minuten erzählen kann. Also, die Sendung heißt hier eine geheime Vergangenheit. Ja, wie gesagt... Lass mich mal zusammenfassen. Geheim war, also, dass du über mehrere Monate eine Doppelbeziehung geführt hast. Ja, wie gesagt, diese Doppelbeziehung, ja, wie gesagt, die verfolgt mich ab und zu jetzt auch noch, indem ich dann halt Anrufe oder Mails meiner Ex kriege, so, dass sie sich praktisch selber einlädt und dann, oder halt hier vorbeikommt, wenn ich dann... Ja, lass mich das auch mal fragen. Geheime Vergangenheit, heißt das denn, dass sie das nie mitbekommen hat, deine Ex-Freundin, dass da noch eine andere Frau ist? Ist das bis heute geheim? Nein, das ist umgekehrt. Meine aktuelle Freundin wusste bis jetzt nicht, dass, oder weiß immer noch nicht, dass ich halt noch was mit der Ex hatte. Dass du noch was mit der Ex hattest, damals? Ja, klar. Zeit. Mhm. Und wie wärst du mal, wenn du es ihr ganz einfach mal sagst? Ja, ich würde es eher sagen. Aber? Ich will auch aus der Nummer raus, ja, weil... Also. Die kommt ja per, also meine Ex ruft mich permanent an, hast du dann und dann Zeit. Ja. Aber im Moment läuft nichts mehr mit der Ex. Nein, Gott sei Dank. Warum sagst du es nicht deiner aktuellen Freundin? Ja, wie gesagt, ich habe halt Angst, sie deswegen zu verlieren. Ach Quatsch, wenn das jetzt gut läuft, dann kannst du sagen, pass auf, das tut mir irre leid, dass das damals so war. Das war aus den und den Gründen, kann man erklären, ist ja vielleicht menschlich allzu menschlich auch, was dahinter steckt. Und wenn die dich wirklich sehr lieb hat und wenn das gut ist zwischen euch jetzt, dann wird die dir das schon verzeihen. Wenn es dir auch so ein, ist es dir auch ein Anliegen, so habe ich es verstanden. Ja, auf jeden Fall. Raus damit. Ja, raus. Ja, ich will auf jeden Fall irgendwie aus der Nummer raus. Na. Ja. Und da kommt man am besten raus, wenn man den Mund aufmacht. Ja, deswegen habe ich dich ja angerufen, weil ich um Rat fragen wollte. Doch, finde ich schon, Marc. Sag's ihr. Sag dir, es ist ja auch schon eine ganze Weile zurück. Und das war so in den Anfängen. Und wenn du es einfach alles so schön erklärst, ausführlich, und damit sie das auch versteht, mach es sehr ausführlich, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Okay? Ja, gut, Jürgen. Lieber Marc, 52 Jahre alt. Ja, nein, 32. Der Rentner, genau. Alles gut. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute, das heißt geheime Vergangenheit. Gibt es in eurer Vergangenheit Geheimnisse, große Geheimnisse, die ihr mit euch herumtragt, die euch vielleicht auch sehr bedrücken, die schwer für euch sind, für die Vorkommnisse, für die ihr euch vielleicht auch schämt. Dinge, die ihr nie jemandem erzählt habt und über die ihr eigentlich gerne mal reden wollt. Dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Danny oder Danny ist bei mir und der oder die ist 17. Ja. Eine Dani. Dani, 17 Jahre. Geheime Vergangenheit, Dani. Ja, geheime Vergangenheit. Ich bin vor etwas mehr als einem Jahr vergewaltigt worden. Mhm. Und hab's bis jetzt so gut wie niemandem erzählt, außer zwei sehr, sehr guten Freunden. Mhm. Was ist denn da genau vor einem Jahr passiert? Magst du es mir erzählen? Ja, ich war bei meiner besten Freundin gewesen, wo ich sehr, sehr oft bin. Und ja, ein guter Freund hatte mich dann spätabends noch eingeladen, mit ihm in seinen Geburtstag reinzufeiern, und ich hatte mich dann auch auf den Weg gemacht, musste auch durch den Park durch. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt saß ich schon im Rolli. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall. Mhm. Und ja, dann kamen drei Männer von hinten an. Wie spät war es ungefähr? Ungefähr so 22, 23 Uhr. Ja, also dunkel? Sehr dunkel und ich habe auch nur Schatten gesehen und ja, sie haben mich dann aus dem Rollstuhl rausgerissen. Mhm. Und ja. Das war eine, also eine Art Parklandschaft? Park. Ja, es war eine Art Park, also es waren nur so ein paar Wege zwischendurch. Mhm. Mhm. So, ich hätte auch außen rumlaufen können an der Straße, bloß ich wollte halt schnell zu meinem Freund und hatte das eilig, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich das noch vor Mitternacht, dass ich da bin, dass ich rechtzeitig mit ihm reinfeiern kann, anstoßen kann. Ja, aber auch sehr mutig, ne, und gewagt für so ein Mädel, im Rollstuhl auch dann durch so einen Park im Dunkeln zu fahren. Ich fahre also fahre dann mindestens einmal die Woche durch und es war nie was passiert. Ja, ja. So, auch dann, oft zu der Uhrzeit. Ja, dann kam, hast du Schatten gesehen, zwei Typen, zwei Männer. Drei. Mhm. Und dann? Und ja, zogen mich dann aus dem Rollstuhl raus und erstmal haben sie mir die Hände festgehalten. Also, und als die Hände dann außer Gefecht waren, konnte ich mich dann gar nicht mehr wehren. Mhm. Weil ich bin ab 5. Lendenwirbel querschnittsgelähmt. Bitte? Ich bin ab 5. Lendenwirbel querschnittsgelähmt. Ja, ja. Und konnte mich dann gar nicht mehr wehren, weil sonst habe ich nur meine Hände zur Wehrmöglichkeit. Mhm. Und ja, dann haben sie halt mir die Klamotten vom Leib gerissen und haben es dann halt gemacht. Und also, ja. Haben es alle drei dann getan? Zwei von den drei. Eine hat dich festgehalten und zwei haben es gemacht. Ja. Hast du die Männer ansehen können? War es hell genug dafür? Nein, ich habe nur Schatten sehen können. Auch während des Vorgangs? Konntest du nicht ins Gesicht gucken? Nein. Hm. Es war einfach, war zu dunkel. Also es war auch nicht, dass so sternklare Nacht oder Mond oder irgendwas wäre. Also es war stockfinster, also man konnte kaum was sehen. Hm. Aber sieht man, ich überlege gerade, also wenn man so durch einen Park geht im Dunkeln, sieht man eigentlich immer irgendwie eine Form eines Gesichtes, kann man wahrnehmen oder so. Aber wahrscheinlich warst du auch so geschockt und hast da gar nicht drauf geachtet. Ja, also ich habe auch nachher, die Polizisten haben es nachher ja auch erfahren, durch eine Freundin von mir, die hat dann gemeint, ja Daniel, das kannst du nicht für dich behalten. Lass uns nochmal eins nach dem anderen erzählen. Es ist dann so passiert, wie du es gerade geschildert hast. Haben die dich dann so einfach da auf der Erde liegen lassen? Ja, sie haben mich dann liegen lassen nach knapp, weiß nicht, mein Zeitgefühl war da zu schlecht. Also ich würde sagen, knapp eine Stunde vielleicht. War ich dann wieder halbwegs bei mir und habe mich dann mit Hilfe meiner Arme zurück in meinen Rollstuhl gezogen. Das ging, das konntest du? Das konnte ich. Also zu dem Zeitpunkt schon so mit den Armen trainiert, dass ich alles, was ich mit den Beinen nicht konnte, mit den Armen ersetzen konnte. Hast du während des Vorgangs, während der Vergewaltigung auch Angst um dein Leben gehabt? Haben die dich bedroht oder haben die dich bewirkt? Ich habe gar nicht Angst um mein Leben gehabt, weil ja, es ist einfach hier, es passiert auch ständig so viel, auch hier im Umkreis sehr viel. Mhm. Und man hört es immer wieder und da hatte ich unheimlich viel Angst, weil ich dachte, ja. Haben die etwas gesagt währenddessen? Nee, also ich habe nur ganz leise unter sich getuschelt, aber wirklich mitbekommen habe ich nichts. Jetzt hast du dich wieder mit eigener Kraft in den Rollstuhl reingerobbt und hochgezogen. Was passierte dann? Ja, ich habe dann so gut ich konnte meine Kleidung wieder angezogen, sofern sie noch heil war und bin dann nach Hause. Zu dem Freund bin ich nicht mehr hingefahren. Ja. Und ja, als ich zu Hause war, bin ich dann nur noch in mein Zimmer und in mein Bett und habe geheult ohne Ende. Ja. Und meine Eltern haben davon nichts mitbekommen, weil die haben ihr Zimmer weiter oben. Mhm. Und dann, ja. Jetzt hast du gerade? Habe ich einfach in mich reingefressen. Ja, aber die Polizei war irgendwie im Spiel, hast du gerade gesagt. Ja, ich habe nach ungefähr einem halben Jahr, hatte ich es halt meiner Freundin auf Drängen erzählt. Mhm. Und sie hat es dann der Polizei erzählt und die sind auch auf mich zugekommen. Ach so. Mhm. Aber ansonsten, ich habe auch der Polizei gesagt, also sie wollten es meinen Eltern sagen. Mhm. Und also im Moment wissen das, die Polizei weiß das und diese beiden Freundinnen wissen das. Ja. Mhm. Geht die Polizei denn dieser ganzen Sache nach? Sie gehen nach, aber sie können dann nicht viel machen, weil halt es fehlen Gesichtsbeschreibungen oder Stimmbeschreibungen. Ja. Also viel können sie da nicht tun. Und die Polizei wollte das deinen Eltern erzählen und du hast gesagt, du möchtest das nicht? Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil es ist auch einfach so, ich weiß nicht, wie meine Eltern reagieren. Welche Vermutung hast du denn, wie deine Eltern reagieren könnten eventuell? Also ich kann mir vorstellen, weil, also vor allem mein Vater ist sehr religiös, dass mein Vater total ausflippen würde. Ausflippen in dem Sinne, dass er dir eine Schuld gibt oder dass er... Ja, eine gewisse Mitschuld, denke ich schon. Und was meinst du, inwiefern er das tun könnte? Du bist doch Opfer eines Verbrechens geworden und wo sollte da deine Schuld liegen? Wie könnte die Sichtweise deines Vaters sein? Was meinst du? Die Sichtweise meines Vaters ist die, dass er halt der Meinung ist, dass ich sowieso mich viel zu auffällig auch anziehe und so. Und dass ja sowieso dann alle Leute plötzlich auf mich gucken und dass das ja zum Beispiel dann wahrscheinlich auch kein Wunder wäre, wenn mal irgendwas passieren würde. Weißt du, Daniel, wenn das wirklich dein Vater sagen würde, wenn er es erfährt, wäre das ein sehr trauriger, eine ausgesprochen traurige und schlimme Sache. Vor allen Dingen, wenn er ein religiöser Mensch ist. Wenn er so reagieren würde. Ja, es ist, ich weiß es halt nicht. Du hast dann ungefähr ein halbes Jahr, wenn ich das gerade richtig eingeordnet habe, gewartet, bis du es auch überhaupt deiner Freundin erzählt hast. Ja, sie hat, also nachher auf starkes Drängen habe ich ihr es erzählt, weil sie halt gemerkt hat, dass mit mir etwas nicht stimmt. Mhm. So, nun ist ein Jahr ungefähr vorbei, sagst du, ne? Ungefähr vor einem Jahr war das. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, niemand kann das wirklich ermessen, der nicht so etwas durchlitten hat, aber ich versuche mich da mal reinzudenken, dass diese Todesangst und diese Erniedrigung und diese Verletzung, die dir zugefügt worden ist vor einem Jahr, dass du die permanent im Kopf hast. Ja, die ist ständig da, also teilweise traue ich mich nicht raus, vor allem abends, wenn es dunkel ist. Mhm. Nur noch also mit Freunden zusammen, also immer mindestens zu zweit, zu dritt. Ja. Aber alleine so gut wie gar nicht mehr. Das glaube ich sowieso, dass du große Angst hast, rauszugehen. Aber ich meine auch so für dich alleine, für in deinem Inneren, dass du ständig dich damit beschäftigst oder dass die Erinnerungen hochkommen oder dass du vielleicht sogar davon träumst. Das ist also ständig an der Tagesordnung ist. Mhm. Jetzt seit Ende Oktober habe ich auch einen Freund, okay, er kommt ziemlich gut damit zurecht. Er ist der zweite Freund, der davon weiß. Und es ist aber auch extrem schwer und es ist für ihn auch schwer, damit zurechtzukommen. Also er weiß es auch? Er weiß es auch, weil er hat es natürlich auch gemerkt, weil wir kamen uns dann näher und dann auf jeden Fall hat er es dann gemerkt, weil ich panisch reagierte, ich fing mit mal an zu zittern am ganzen Körper und hat er natürlich auch gemerkt, irgendwas ist mit ihr los. Und aber dann sind dann doch noch ein paar Leute mehr, als du es anfangs gesagt hast, die darüber... Nur zwei, also mein jetziger Freund und meine beste Freundin. Ach so. Und der Freund davor, da dem hast du das nicht gesagt? Nein. Dem habe ich gar nichts gesagt. Weißt du, Dani, ich bin ja der festen Überzeugung, wenn einem so etwas widerfahren ist, dass man, dass das Allerbeste, was man tun sollte, ist, dass man sich richtig professionelle Hilfe sucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt richtig ist, sofort deinen Eltern Bescheid zu sagen, vor allen Dingen, weil du diese Bedenken hast. Ich kann dein Elternhaus nicht einschätzen. Aber was ich auf jeden Fall weiß und was richtig wäre, ist, wenn du zu einem Psychologen gehen würdest oder zu einer Psychologin, der dir dabei hilft, mit diesem Schock, mit diesem schrecklichen Erlebnis umzugehen, damit fertig zu werden, das in irgendeiner Weise für dich aufzubereiten, zu verarbeiten. Verstehst du? Ja. Ich würde dir gerne ein bisschen behilflich sein dabei, oder wir. Und ich würde dir gerne gleich meine Psychologin geben. Die Anna ist heute Nacht hier. Und die könnte dir dann vielleicht auch die ein oder andere Anschriftadresse geben, wohin du dich wenden solltest. Und dann könntest du das in aller Ruhe mit deinem Psychologen auch besprechen, wie du mit deinen Eltern vorgehen sollst. Ich möchte jetzt nicht leichtfertig dich da in ein Outing reintreiben. Vielleicht ist es wirklich nicht so gut. Ja. Ja? Also, du legst mal auf und Anna ruft dich wieder an. Ja, ist okay. Guck mal, ein Schritt nach außen ist ja jetzt auch der Anruf hier gewesen. Ja, das ist ja auch schon mal eine wichtige Sache, glaube ich, für dich. Oder eine Überwindung hat das gekostet. Ja, es hat eine Zeit lang gedauert. Also es war schwer, das. Ich dachte mir, irgendwann muss es so oder so. Genau, ich finde das auch. Das ist jetzt noch alles hier ganz anonym und ich bin ganz weit weg und sehe dich nicht. Aber es ist ein erster kleiner Schritt. Und darauf sollten jetzt noch weitere Schritte folgen, damit du wieder so einigermaßen mit deiner Seele und deinen Gefühlen so wieder ins Gleichgewicht kommst. Und da bist du nämlich draußen aus diesem Gleichgewicht. Ja. Leg mal auf, wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Hedi. Und Hedi ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Hedi. Ich grüße dich. Ja. Zunächst mal ein Kompliment für deine Sendung. Danke sehr. Ich gucke die so oft und habe schon so oft versucht, zu unterschiedlichen Themen durchzukommen. Kompliment, wie du das machst. Und heute bist du durchgekommen. Na. Zu diesem spannenden Thema geheime Vergangenheit. Ja, ja. Ich bin ja mal gespannt, was du erzählst aus deiner Vergangenheit, was ganz, ganz geheim ist. Naja, ich hoffe bloß, dass mir keiner zuhört hier. Ja. Nee, wir sind ja ganz unter uns. Ja, ja, ich weiß. Ohne paar Millionen hängen da. Also, meine Tochter ist nicht von meinem Mann. Ja. Gut, so weit, so gut, das wird sicher ganz auf viele Menschen zutreffen. Wie alt ist deine Tochter? Sie wird 41. 41? Hm, 41. Logisch. Und sie weiß es bis heute nicht? Nein. Und ich werde den Teufel tun, es ihr erzählen. Wer ist denn der Vater von der Tochter? Der Freund meines Mannes. Der Freund deines Mannes. Weiß denn der Freund, dass er eine Tochter hat? Der weiß das. Ja. Weiß denn dein Mann auch? Nein. Dein Mann denkt, das ist seine Tochter? Ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Naja. Du, wenn du rumfragst in der Republik, passiert das unheimlich oft. Ja, das passiert schon oft. Aber wenn man so Wissender eines solchen Geheimnisses ist, so wie du jetzt, ist das, ja, das denke ich mir auch. Das ganze Leben musst du ja, hast du das so im Hinterkopf und musst auch lügen letztendlich. Ja, den Mund halten. Den Mund halten, ja. Und wenn du Ähnlichkeiten siehst, Mund halten. Mhm. Jetzt hat meine Tochter ein Kind. Mhm. Und sie sucht nun nach Ähnlichkeiten, sucht bei ihrem Vater. Das kannst du nicht finden. Ja. Also da ist keine Ähnlichkeit mit dem Opa, da ist nichts da. Richtig. Der Freund von deinem Mann, ja. Hat der sich denn um das Mädel gekümmert? Nein, um Gottes Willen nicht. Hätte ja sein können, ich meine so freundschaftlich, dass es eine Beziehung zwischen den Familien gab, irgendwie. Nein, nein. Gar nichts. Also den gibt es gar nicht in eurem Leben mehr, diesen Freund. Niemals mehr. Und weißt du, interessant ist eine Entwicklung, die ich nicht für möglich gehalten habe. Dieser Mensch war ein Hypochonder. Mhm. Und meine Tochter ist das auch. Das ist auch verrückt. Das ist ja verrückt. Hat sie denn, ist ja eine sehr spannende Sache, muss ich sagen. Hat der Vater, der wirkliche Vater deiner Tochter, hat er das Mädel irgendwann überhaupt mal gesehen? Als Kleinkind. Mhm. Als Baby. Aber danach nie mehr. Und wann ist der Kontakt eingeschlafen zwischen den beiden Männern, die Freundschaft? Ja, auch alsbald. Auch dann in der Zeit? So 3 Jahre, 4 Jahre ungefähr. Ja. Weißt du, ob der Vater überhaupt noch lebt von deiner Tochter? Ja, ja, der lebt noch, ja, ja. Das weiß. Siehst du den zufällig irgendwo schon mal? Nein. Ihr wohnt weit auseinander? Nö, wir wohnen in der gleichen Stadt, aber... Ach so. Weißt du, den Kontakt gibt es nicht immer in so einer Großstadt, ne? Ist klar, ja, ja. War er denn damit auch einverstanden, dass der Mantel des Schweigens da aufgelegt werden sollte? Ja, sicher. Er war verheiratet, hat 3 Kinder damals gehabt. Der war natürlich dankbar. Dass du das auch so gehandelt hast. Ja. Bist du denn damals deinem Mann, wart ihr da schon verheiratet? Nein, wir waren noch nicht verheiratet. Das war also so eine merkwürdige Geschichte. Wir waren zusammen in einer Gesellschaft und dann hatte ich mit meinem späteren Mann Krach und der hat mich dann geschlagen und dann bin ich gefallen und dann musste ich genäht werden am Kopf, weil ich da eine große Wunde hatte im Krankenhaus und 7 Stiche am Kopf. Und dann bin ich in meine Wohnung und dieser Freund hat mich dann begleitet. Mhm. Ja, und da brauchte ich halt den Tröster. Und Zuneigung. So ist es passiert. Und da ist es passiert. Ne? Ja. Aber du warst eben mit deinem Mann schon befreundet, vorher. Ne? Schon länger. Ja. War das dein einziger Fehltritt aus der Ehe? Ja. Also aus der Beziehung, Ehe war es ja damals noch nicht. Mhm. Ja. Warum hast du es dann, das ist ja die ganz große Frage, warum hast du es geheim gehalten? Tja, mit einem verheirateten Mann damals, bitte, mit drei Kindern, ja, und du, ich war ja liiert mit meinem späteren Ehemann und, tja, warum habe ich das? Die haben ja halt nur Scham aus. Auch so Angst, dass, dass die Verbindung auseinanderbricht. Ja. Aber ihr habt dann auch noch zwei gemeinsame Kinder, du mit deinem Ehemann. Ja. Ja. Wieso hast du es dann doch nicht irgendwann zumindest deiner Tochter gesagt? Nie. Also, ja, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Meine Tochter ist eine etwas schwierige Person, die kompliziert ist. Mhm. Und ihr einfache Dinge zu erklären, wie damals einfach passiert ist, kann ich nicht. Geht nicht. Mütter und Töchter. Ja, aber vielleicht ging es ja doch. Ja, also ich bin da immer so ein bisschen hinhergerissen. Ich denke, eigentlich muss ja ein Mensch, hat ja ein Recht darauf zu wissen, wo seine Wurzeln Richtig. Sind. Richtig, ne? So sieht sie das auch. Und desto mehr Angst kriege ich. Als sie anfing, ihre Wurzeln zu suchen, vor 10 Jahren. Warum sucht sie überhaupt? Wittert sie irgendwas, dass da was nicht stimmt? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber es könnte sein. Also seitdem wird sie immer ängstlicher. Denn wenn sie ganz normal davon ausginge, dass dein Mann ihr Vater ist, dann sucht man nicht nach den Wurzeln, ist der Papa, Punkt. Ja. Oder gibt es irgendwas, wo sie misstrauisch wird? Ja, sie sucht Ähnlichkeiten, die sie nicht findet. Mhm. Hat sie denn auch schon mal ganz direkt gefragt? Nein. Das noch nicht? Mhm. Nee. Aber du bist für dich fest entschlossen, diese Linie weiterzufahren? Ich nehme das mit in meinen Kopf. Du nimmst mit? Ganz sicher. Mann, das ist aber eine Sache. Ich stelle es mir wirklich auch für dich sehr schwer vor. Mit dieser Lüge dem Mann gegenüber zu leben, alt zu werden und mit der Lüge der Tochter gegenüber. Meiner Tochter gegenüber, das ist viel schlimmer. Ja. Und diesem Enkelkind gegenüber ist sehr viel schwieriger. Ich gehe nochmal zurück, als die Tochter vor 41 Jahren geboren wurde. Ja. Das war dann erstes Kind. Unser erstes Kind, ja. Was für ein kurios seltsames Gefühl. Du kommst dann aus dem Krankenhaus mit dem kleinen Wurm nach Hause. Er hat es auch auf dem Arm und liebkost es vielleicht und freut sich und du weißt, es ist gar nicht deins. Ja, mit dem Liebkosen und dem Armnehmen war es vor der Zeit nicht so, wie ihr das jetzt kennt. Mhm. Also das müsstet ihr Jungen euch etwas abschminken, ne? Entschuldigung, für keine Kritik. Nee, aber ich glaube, in meiner Familie war das aber schon so. Ja. Gut. Ansonsten war es etwas kälter. Es war ein bisschen kälter, aber er hat das Mädel durchaus gut behandelt. Ja, kann man, natürlich. Also, Seine geliebte Tochter. Ist seine geliebte Tochter. Ja. Ja, ich will dir da jetzt auch nicht reinreden. Das ist jetzt deine Lebensentscheidung gewesen. Okay. Und wahrscheinlich würde jetzt alles zu einer Katastrophe führen, wenn du es sagen würdest. Ja. Ne? Also, wenn sie es zuhört heute Abend, haben wir die Katastrophe. Ja, ich finde es auch gewagt, von dir anzurufen, muss ich Richtig. Sagen. Richtig. Mhm. Wobei es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn es jemand erfährt, dass zumindest sie es erfährt. Naja. Für deinen Mann ist es vielleicht wirklich eine ganz große Sache. Was meinst du, wie er reagieren würde, wenn er es wüsste? Keine Ahnung. Wir vertragen uns heute ganz gut. Ja. Ich denke, vielleicht wird er darüber lachen, aber... Darf ich mal was Interpretierendes fragen? Ja. Kann das sein, dass du es so ein kleines bisschen auch darauf angelegt hast, dass es jetzt jemand erfährt und hört durch deinen Anruf hier bei mir? Die Scheine haben zu erreichen, ja, das stimmt. Hm? Da ist irgendwas dran, ja. Ne, irgendwie. Ja, es kann ja schon sein, dass irgendwer deine Stimme erkennt aus dem Bekanntenkreis und es dann doch dahin sickert. Also wie auch immer, wenn es rauskommt, wünsche ich, dass es alles wirklich in Harmonie ausgeht. Drück mir die Daumen. Ich drück die Daumen. Und wenn es in Verschwiegenheit bleiben soll, dann soll es eben auch so bleiben. Ich danke dir. Alles Liebe und alles Gute, Hedi. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und unser Thema heute Nacht heißt geheime Vergangenheit. Jetzt bin ich verbunden mit Andreas und Andreas ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Morgen. Andreas. Ja, guten Morgen. Über was für ein Geheimnis reden wir bei dir aus der Vergangenheit? Ja, erstmal möchte ich deine Sendung nicht einfach nur sagen, finde ich toll, sondern einfach, sie ist wichtig. Dankeschön. Vielen Dank. Wichtig für alle Menschen, die Schmerzen, seelische. Und es tut gut, mit dir vielleicht hier zu sprechen, für mich auch. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, warum du zu dem Thema angerufen hast? Also, ich bin Alkoholiker, trocken. Ja. Ich weiß, wie ich zum Alkohol gekommen bin. Das habe ich bis heute noch keinem erzählt. Mhm. Wann war das? Wie alt warst du da? Müsste ich jetzt raten, 16 bis 18. Ach so, also ganz, ich habe da kein Buch drüber geführt. Ganz junger Mann noch. Ja. Mhm. Da hat mein Vater mich rausgeschmissen und da bin ich so mit, wirklich nur mit 10 Marken, ein paar zerquetschen nach Amsterdam. Mhm. Und da bin ich auf den Strich gegangen. Mhm. Auf den Edelstrich. Mhm. Das hat sich für mich, Gott sei Dank, damals Gott sei Dank so ergeben, weil da wirst du in Regierungskreisen in Amsterdam, also holländische Regierung. Ja. Das ist genauso wie bei uns ja auch. Da gibt es überall Schwule. Und ich bin selber auch schwul, deshalb kann ich das so sagen. Mhm. Und dann wirst du weitergereicht. Mhm. Das heißt, du wirst mit 6 Frühstück fängt das an. Ja. Und dann musst du dann, oder musste ich damals halt mit dem einen oder anderen auch zum Essen gehen und das wurde damals ganz anders gehandhabt, halt wie man es heute hier kennt. Das war damals schon viel weiter. Ja. Von der Toleranz her, ne? Ja. Okay, da ist er eben mit dem Jungen gekommen und das war okay. Und dann abends eben zum, ja, mit Wein. Mhm. Wie bist dann du denn aufgegangen und wieder was getrunken und den nächsten Morgen gleich wieder mit 6 Frühstück wach geworden. Mhm. Ich fand das damals auf Deutsch gesagt geil. Ach so, war gar nicht für dich, dass du das Widerwillen gemacht hast, sondern du fandst das irgendwie toll, in diese Welt da hineingekommen zu sein. Also, ich fand es schon irgendwo, ja, ekelhaft. Ich meine, du musstest ja dann mit Männern Sex haben, die dich ja, wahrscheinlich erotisch überhaupt nicht interessierten. Nee, aber Domian, das versuche ich ja gerade ein bisschen zu erklären, wenn mein, auch was das ja auch mein Alkoholismus ist. Mhm. Ich stand hier ständig unter Strom. Ja. Ja. Und von daher war mir das irgendwie, ja, shit egal. Ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 2 Jahre. In Amsterdam und dann über Umwege über Hannover und so, dann habe ich das nochmal ein Jahr in Hamburg. Mhm. Das war aber nicht so prickelnd. Und bist dann aber ganz nach diesen 2 Jahren ganz aus dieser Szenerie rausgekommen? Was Amsterdam angeht, ja. Und da bin ich dann eigentlich abgestürzt. Nee, meine Frage war, ob du nach 2 Jahren aufgehört hast, als Stricher zu arbeiten. Nein, ich habe dann nachher später noch mal 1 Jahr in Hamburg. Ja, also insgesamt ungefähr 3 Jahre hast du das gemacht. Richtig. Mhm. Würdest du sagen, du hast am Anfang gesagt, dass ich erzähle jetzt etwas, was ich noch nie erzählt habe, nämlich warum ich zum Alkoholiker geworden bin. Ist das der Grund, weswegen du zum Alkoholiker geworden bist, dass du als Stricher gearbeitet hast? Es gibt keinen Grund, Alkoholiker zu werden. Das habe ich mittlerweile gelernt. Auch wenn ich heute 46 bin. Es gibt keinen Grund, Alkoholiker zu werden. Nur ich sage so, ich habe für mich herausgefunden, wie ich zum Alkoholiker geworden bin. Mhm. Und das liegt ganz tief eben in meiner Vergangenheit. Ich habe ja seitdem eigentlich nur noch getrunken, ja. Und später und du meinst, noch gesoffen. Ja, und du meinst, dass diese Sache, dass du nämlich als Stricher gearbeitet hast, dass das der Grund war, dass du dich dahin entwickelt hast zum Alkoholiker? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, wenn ich die 2 Jahre in Amsterdam und dann... Also, aber das sagt ja, Andreas, dass es dir und auch deiner Seele und deinen Gefühlen extrem geschadet hat und du die Flucht gesucht hast im Alkohol, die Betäubung gesucht hast im Alkohol. Betäubung, ja. Ich sag mal, da waren ja so, ich weiß nicht, wie weit offen ich da jetzt so über Sender reden darf. Ja, keine Namen bitte, ne? Nein, natürlich nicht, um Himmels Willen. Zu dem einen oder anderen habe ich ja heute auch noch Kontakt. Ja. Allerdings nicht mehr körperlich und auch nicht sexuell, sondern die suchen sich bei mir wiederum Rat. Sag mir doch mal ganz einfach, damit ich deine Geschichte noch besser verstehe. Wie viele Jahre du dann wirklich... Alkoholiker, vielleicht sogar schwerst Alkoholiker warst. Wie viele Jahre? Die Frage habe ich jetzt nicht genau verstanden. Also wie viele Jahre du danach dann wirklich gesoffen hast? Gut. Ich trinke seit 30 Jahren. Ja. Bist jetzt aber trocken, hast du gesagt, ne? Ja. Wann, sagen wir es anders, du bist jetzt 46, wann hast du aufgehört zu trinken? Da müsste ich dann, wenn ich das darf, 2 Zeilen zurück. Von den 30 Jahren habe ich zwei Jahre, das heißt also von August 2000, danach zwei Jahre, so exzessiv gesoffen, dass ich habe 15 qualifizierte Entgiftungen. 15. Mein Höchstpromillesatz, der war am 15.03.2001 5,3 Promille. Ich bin danach ins Koma. Ich habe meinen ersten Krampfanfall gehabt. Ich bin mit Schmerzen aufgewacht. Und es ist ein Scheißspiel. Und danach habe ich nochmal drei Krampfanfälle, zwei schwere Deliere. Das heißt also von den, die letzten zwei Jahre, wenn du so willst. Abzüglich jetzt in einem Jahr, wo ich trocken bin, davor. Es ist ein Scheißspiel. Also eine irre Alkoholkarriere hast du gemacht. Über Jahrzehnte, kann man sagen. Ich habe es nur nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und das ist das eben. Ich habe kapiert und gelernt, wie ich zum Alkohol gekommen bin. Mhm. Und das ist eben die Zeit Amsterdam. Ich verurteile keinen. Nein. Ja. Kann ich doch gar nicht. Ja. So, aber es wird ja immer mehr und mehr und mehr. Und dann hatte ich 30 Jahre, ich sag mal, so ein bisschen so die Waage, so naja, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und die letzten zwei Jahre von meiner Alkoholkarriere habe ich am Tag, wirklich fast zwei Jahre, pro Tag 3 bis 4 Flaschen Korn getrunken. Unglaublich. Unglaublich, dass ein Mensch das aushält. Ich muss, das ist ganz einfach, Domian, das ist ganz einfach zu erklären. Heute trinkst du eine Flasche. Mhm. Morgen sind es 1,5. Ja, die Steigung ist mir schon klar, aber ich wundere mich, dass hinterher der Körper das überhaupt aushält. Jetzt und ich habe nur noch eine Niere. Das auch noch. Jetzt bist du ein gutes Jahr, kann man sagen, ne? 1,5 Jahre trocken. Ja, was man nicht machen darf, habe ich auch gelernt, mit den beiden Fäusten in der Tasche zu sagen, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Nein, ich sage ganz einfach, ich möchte nicht. Mhm. Geht es dir denn jetzt im Moment, heute, aktuell einigermaßen gut? Nein, mir geht's beschissen. Mir geht's beschissen. Mir fehlt mein Freund. Mhm. Wir waren fast 20 Jahre zusammen. Ich bin noch alleine in der Wohnung. Er ist ausgezogen. Ja. Hast du eine Arbeit? Nein, ich war selbstständig gewesen mit einer GmbH und mit einer GmbH in Coca G. Die habe ich kaputt gesoffen. Alles nur so eben nebenbei. Hört sich lächerlich an, aber ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. So also nebenbei mal eben so, zwei Firmen kaputt gesoffen. Ja. Meine Freundschaft kaputt gesoffen. Aber ich habe 160.000 Euro Schulden und bin Sozialhilfeempfänger geworden. Andererseits. Aber ich sag mir, irgendwie, pass auf, das muss irgendwo einen Grund haben. Nichts passiert ohne irgendeinen Grund. Das hört sich doof an, aber damit... Das hört sich gar nicht doof an, das ist sogar sehr richtig. Ich würde dich gerne fragen wollen, du hast gesagt, dass du eine langjährige Freundschaft hinter dir hast. 20 Jahre. Ja. Hast du das deinem Freund auch nie erzählt, diese Amsterdamer Zeit? Nein. Weißt du, es klingt alles sehr, sehr, sehr schlimm und sehr traurig, was du erzählst, dass du deinen Freund verloren hast, dass die Firma kaputt ist, die Schulden und so weiter. Aber weil das noch schlimmer ist? Nee, lass mich sagen, ich will was Positives sagen. Das Positive ist aber, dass wir beide uns jetzt unterhalten, dass du nicht tot bist, du hättest dich fast tot gesoffen. Ja. Und dass du seit 1,5 Jahren dich jetzt im Griff hast. Und du bist, ich sage jetzt mal, erst 46 Jahre alt. Damit meine ich... kaputt. Ja, aber meinst du nicht, dass noch... Ich habe Polyneuropathie. Falls du weißt, was das ist. Nee, weiß ich nicht. Sag mal. Polyneuropathie ist, das ist eine Störung vom zentralen Nervensystem. Mhm. Das habe ich fast ganz körperlich, es hat sich bis auf die Füße zurückgebildet. Das heißt also... das ist so ein Wechselspiel im Moment noch. Entweder du kannst mir die Füße abhacken, das merke ich gar nicht. Ja, ja, ja. Oder ich habe wahnsinnige Schmerzen. Hast du eine Hoffnung? Das ist Polyneuropathie. Ja. Hast du eine Hoffnung, Andreas? Keine mehr. Du, ich lese im Moment sehr viel. Ich bin sehr zurückgezogen. Und mein Freund, der hat als, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, er hat eine große Familie, ich auch. Mhm. Beide wollen von mir nichts mehr wissen. Mhm. Der hat die Türen quasi alle zugeschlagen. Mhm. Er hat sie zugeschlagen. Also zu allem kommt jetzt auch noch die Einsamkeit hinzu. Ja. Ja. Mhm. Ich habe heute Abend noch kurz mit ihm telefoniert, nach, weiß ich nicht, Oktober letzten Jahres, das erste Mal. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, nee, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann gedacht, ruf Domian an, vielleicht kommst du durch. Und das kann ich angehen. 20 Jahre, einfach so, so weg. Mhm. Andreas. Aber ich habe, weißt du, wem soll ich denn das alles erzählen? Aber du musst reden. Ja, ich bin bei den Guttemplern. Ja. Also ich habe schon Selbsthilfegruppen, gehe ich auch hin. Ja. Und weißt du, Andreas? Ich komme mal nicht mehr klar damit. Andreas, weißt du was, ich jetzt gerade, ich empfinde gerade so ein bisschen eine Bedrückung. Du hast mir so viel erzählt und auch so viel anvertraut und hast sogar jetzt zum ersten Mal in deinem Leben das von Amsterdam erzählt, was ja auch eine große Überwindung ist. Ich werde dir jetzt hier in dieser Sendesituation nicht gerecht. Das schaffen wir nicht in den Minuten. Doch, ich möchte aber eins bitte noch, wenn ich darf, sagen. Ja. Ich hatte meinen letzten Rückfall am 28. August letzten Jahres. Mhm. Den habe ich ganz bewusst herbeigeführt. Mhm. Weil ich also insofern nicht als Rückfall. Rückfall ist ja immer, wenn man Suchtdruck hat. Mhm. Oder so. Nur nein, ich hatte keinen Suchtdruck, kein gar nichts. Mhm. Ich wollte einfach nicht mehr. Mhm. Und das, ich versuche das so unkompliziert wie möglich zu erklären. Kennst du Hermann Hesse? Ja, klar. So, Hermann Hesse hat mal gesagt, er wollte umbringen, selber Alkoholiker. Mhm. Er hat gesagt, ich bringe um, aber ich muss noch zwei Bücher schreiben, da war er 47. Mhm. Da hat unter anderem mit Steppenwolf, der war noch offen, noch nicht fertig. Und ich glaube Demian. Ist das, ja. Entschuldigung. So, und die muss ja fertig schreiben, aber, und jetzt ist der entscheidende Satz, ich nehme mir das Recht raus, mich mit 50 umzubringen. Mhm. Und als ich den Rückfall hatte im August letzten Jahres, da muss mir das, ich bin mit 3,2 Promille eingeliefert worden, durch den Kopf gespuckt sein, dass ich gesagt habe zu mir selber, ey du Arsch, was machst du denn da? Mhm. 46 kann ich morgen auch noch umbringen. Hermann Hesse hat es auch noch gemacht. Genau. Der ist immerhin über 80 geworden. Ja, ich weiß, ja. So, Andreas, weißt du, was wir beide jetzt machen? Aber was, nein, nur dieser Gedankengang. Morgen kannst du dich auch noch. Mhm. Der ist für dich tröstlich. Damit lässt es sich gut leben. So. Ich habe mir auch meine Therapeutin gesagt. Und jetzt beenden wir das Gespräch auf dem Sender. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Danke. Andreas, alles Gute von Herzen, von mir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke. Ja. Jetzt bin ich verbunden mit Katrin und die ist 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Katrin. Schön, dass du da bist. Unser Thema heißt geheime Vergangenheit. Jawohl. Was möchtest du erzählen? Und zwar geht es bei mir darum, ich habe es schon ein paar Mal versucht, bei euch anzurufen und ich bin als Kind sexuell missbraucht worden. Mhm. In welchem Alter? Das erste Mal, als ich ungefähr 8 Jahre alt war. Ja. Bis wann ging das? Zu welchem Alter? Knapp 16. So lange? Mhm. 8 Jahre? Na. Von wem? Von meinem eigenen Großvater. Also der Opa. Mhm. Wie oft hat der Opa das gemacht? Eigentlich zu jeder Gelegenheit, die er hatte. Das heißt also, diese 8 Jahre, in denen das passiert ist, du könntest gar keine Zahl nennen, wie oft das geschehen ist. Nee, kann ich wirklich nicht. Weil das ist so oft passiert. Hat er dieses kleine Mädchen von 8 Jahren vergewaltigt? Vergewaltigt nicht, aber das waren die ersten Ansätze. Er hat mich also unterhalb der Gürtellinie berührt. Mhm. Musstest du ihn auch berühren? Ja. Mhm. Und zwar ist es so weit gegangen, dass ich sein bestes Stück im Alter von 8 Jahren küssen musste, was mich angeekelt hat, allein schon der Geruch. Mhm. Ne? Mhm. Und es war einfach eklig. Mhm. Haben deine Eltern das in irgendeiner Weise mitbekommen? Nein. Ich konnte auch mit solchen Problemen nie zu meiner Mutter gehen, denn es waren ja auch 4 andere Geschwister da, die auch Probleme hatten. Ja. Und hat denn der Opa auch gedroht? Hier, wenn du da was sagst, dann... Ja, der hat immer gesagt, ja, wenn du irgendwas der Mama sagst oder der Mutti, dann streite ich alles ab, die glaubt dir sowieso nicht. Mhm. Und das war alles irgendwie verzwickt. Das heißt, während dieser schlimmen 8 Jahre hast du niemandem etwas davon erzählt? Nee. Keine Freundin, keinem Lehrer, gar nichts? Niemanden. Nichts, gar nichts. Mhm. Hat der Opa bei euch mit im Haus gewohnt? Oder nein. Aber in der Nähe? In der Nähe, ne. So in der Nähe, dass es viel Kontakt gab miteinander? Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist eben so gewesen, wenn ich die Wochenenden bei meinen Großeltern geschlafen habe, dann hat er mich eben gesagt, komm, wir gehen in die Garage, Auto aufräumen. Mhm. Meine Oma wusste ja nichts und die hat dann immer gesagt, ja, hilf doch den Opa, du bist doch immer so hilfsbereit. Und du wusstest dann schon, worauf es hinausgeht? Ich wusste ganz genau, was er wollte und es kam immer aufs Gleiche raus. Hat er dich dann mit 16, ist ja ein Mädel in der Regel schon sehr ausgewachsen? Ja, aber er hat dann mir immer gedroht, wenn du irgendwem was sagst oder was, ja. Deine Mutti glaubt ja nicht. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist, als du dann schon älter wurdest, hat er dich dann zum richtigen Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Das heißt das also... Das erste Mal richtiger Geschlechtsverkehr, da war ich ungefähr 13,5. Unglaublich, mit dem eigenen Opa. Hm. Das ist, wie soll ich sagen, nicht mein biologischer Opa jetzt. Mhm. Ja, er ist nicht der richtige Vater meiner Mutter. Ja. Und ich weiß nicht, ob er sich da gedacht hat, wenn er halt schwanger wird, ich denke jetzt mal weiter. Nee, da wollte ich jetzt gerade auf hinaus. Ja. Das heißt, der hat auch nicht verhütet. Nee. Der hat keine Gummis genommen. Nee, niemals. Der hat mit 13, du warst 13, hat er angefangen, richtig mit dir zu schlafen, bis du 16 warst. Na. Und du bist Gott sei Dank nie schwanger geworden? Gott sei Dank, ja. Wusstest du damals schon, warst du aufgeklärt, wie das so ist mit Schwanger, dass man schwanger... Ja, auf jeden Fall. Hattest du nicht tierische Angst, dass du von dem schwanger wirst? Ich hatte tierische Angst freilich und meinen ersten Freund hatte ich, da hatte ich mit meinem Opa noch dieses Verhältnis oder er mit mir, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Und als ich meine Tochter bekam, mein erster Freund, da war im Prinzip der gleiche Schlag wie mein Opa, dominierend und alles. Und bums, wie wird's der Fall, mit 17,5 bekam ich meine Tochter. Mhm. Aber dann von diesem Freund. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Katrin, was für eine Hölle. Ich stelle mir das gerade vor, dass du mit diesem Opa, mit diesem viel älteren Mann, dann immer schlafen musstest, dass du da liegst und... Das war schrecklich. Der über dich ging. Unglaublich schlimm. Unglaublich schlimm. Das war für mich jedes Mal die Hölle. Hast du ihn nicht damals schon gehasst? Ich hasse ihn noch heute noch. Ja. Das ist... Aber du hast ihn damals nicht auch gehasst. Auf jeden Fall. Ja. Ich kann ihm das niemals in meinem Leben verzeihen. Nur heißt ja diese Sendung Geheime Vergangenheit. Heißt das, dass das immer noch niemand weiß? Es weiß eine und das ist zwar meine Schwester. Und zwar ist das dadurch gekommen, als wir voriges Jahr Silvester zusammen gefeiert haben, hat meine Schwester ein bisschen kleinen über den Durst getrunken. Ja. Und da ist das aus ihr rausgebrochen. Das heißt, der hat das mit ihr auch gemacht? Mit ihr auch passiert. Ist die älter oder jünger als du? Meine Schwester ist 2 Jahre jünger wie ich. Und das hat er so auch über so einen langen Zeitraum auch gemacht? Wie lange, das hat sie mir nicht erzählt, aber dass es passiert ist, das hat sie mir erzählt. Wenn ich mich recht erinnere, hast du gerade gesagt, es waren 4 Kinder in der Familie. Wir waren insgesamt 5, also mit mir 5. Insgesamt 5. Ja. Wie war die Aufteilung Mädels-Jungs? 3 Mädchen und 2 Jungs. Du weißt nicht, ob mit den anderen Kindern auch oder mit dem anderen Mädchen auch noch was passiert ist? Ob mit dem dritten Mädchen, weiß ich nichts. Jetzt hast du mit deiner Schwester quasi so im betrunkenen Zustand, habt ihr euch gegenseitig das erzählt? Also ich war nicht betrunken, auch meine Schwester, die hat mir das dann mehr oder weniger, als er einen über den Durst getrunken hat. Hat sie es erzählt? Kam das auf einmal raus und da war ich, das war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Weil ich immer dachte, ich war der Einzige. Aber war es nicht irgendwie auch eine Erleichterung? Da habe ich eine Leidensgenossin, mit der kann ich jetzt drüber reden. Es war eine Erleichterung und das war für mich irgendwie ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss es auch dein Mann erzählen. Ja. Ich habe auch zwar meinem Mann erzählt, dass ich missbraucht wurde, aber nicht von wem. Hat er nicht weiter gebohrt? Wer's war? Er hat gebohrt, aber ich kann es ihm nicht sagen, weil dann würde er auch sagen, den Kontakt total abbrechen. Mhm. Aber meine Oma, die habe ich so lieb. Ich kann das nicht abbrechen. Du hast aber deiner Schwester dann auch erzählt, dass es mit dir genauso gegangen ist. Ja. Habt ihr denn auch nochmal im ganz wachen Zustand, also als sie nicht mehr betrunken war noch? Doch, haben wir auch gesprochen und aber das tut dann doch auch ganz gut, stelle ich mir vor. Auf jeden Fall, aber so wie wir ihn jetzt auf der, auf der einen Seite hassen, mhm, denken wir immer noch, wie viele Jahre leben sie noch? Wie alt ist er? 74. 74. Und die Oma habt ihr sehr gerne? Na, na. Ja. Und die weiß eben auch von einem nichts. Und mhm, wenn das jetzt rauskommt, mhm, irgendwie... Verstehe, verstehe. Das bricht ja aufs Herz und das, ja, das wollen wir beide nicht. Ja, irgendwie. Verstehe. Sind sie noch gesund, auch schon gesundheitlich? Sind beide noch topfit. Ich meine, sie können noch 5 Jahre leben, sie können, mhm, aber auch noch 20 Jahre, mhm, leben. Mhm. Aber ich möchte es echt meiner Oma nicht zumuten. Das verstehe ich und das ist auch sehr ehrenwert, dass du so denkst. Aber ich stelle mir aber auch nach wie vor sehr belastend vor, wenn du, wenn deine Schwester dann zu den alten Leuten nach Hause geht, dann hast du immer diesen Karl vor Augen, der das mit dir gemacht hat. Ist das nicht höllisch? Ich meine, im Laufe der vielen Jahre, da hat man vielleicht gelernt, damit zu leben. Mhm. Aber es ist eine seelische Belastung halt. Kannst du überfreundlich zu dem sein? Kannst du dem normal die Hand geben, lachen oder so? Ich gebe ihm die Hand. Mhm. Aber auch wenn die Oma sagt jetzt, na gib doch mal den Opa ein Gisschen, das kann ich nicht mehr. Mhm. Meinst du? Der Punkt, diese Hemmschwelle ist bei, mhm, mir, mhm, geht nicht mehr. Wie kam das denn dann, dass er mit, als du 16 warst, dass er dann aufgehört hat, dich, ja, zu schänden? Ich bin mit 16 ins Internat. Ach so. Mhm. Ich bin dann ins Internat gekommen, habe dort meine, wie es zu DDR-Zeiten war, meine 2 Jahre Lehre gemacht. Mhm. Aus dem Internat raus habe ich dann meine Fortbildung gemacht, was noch, mhm, so eine Möglichkeit meines Berufs war. Ja, ja. Und habe danach eigentlich in dem Alter von 16 bis 20 Jahre kaum Kontakt zu ihm gehabt. Mhm. Na, also weißt du, Katrin, ich habe so einen Wunsch, dass solche Schweine, und seien sie noch so alt, hinter Gitter kommen. Und wenn sie noch so alt sind, sicherlich. Keine Gnade. Aber ich verstehe dein Argument so gut, dass du sagst, ich will der Oma das nicht antun. Nee, das es sind alte Leute und das bricht der Oma das Herz und Fall. Die ganze Familie ist kaputt danach. Mhm, mh. Insofern stehst du wirklich in einem Dilemma. Ne? Die Hände sind dir gebunden eigentlich. Auf jeden Fall, aber ich habe gesagt, ich habe es gelernt, mhm, zu leben damit. Mhm. Es ist für mich schwer, auf jeden Fall. Mhm. Und vor allem habe ich heute endlich mal das Glück, mit jemandem zu sprechen, der mehr oder weniger mit diesem Problem schon viel konfrontiert wurde. Ja, ja. Und das hat mir schon unwahrscheinlich geholfen, zumal ich es schon so oft versucht habe. Hier durchzukommen? Ja, auf jeden Fall. Ja, also meine Telefonrechnung war manchmal, aber ist ja egal, aber es hat sich gelohnt. Ich konnte mir wirklich mal alles vom Herzen reden, ja, ohne dass... wie zum Beispiel meine Schwester oder irgendjemand anderes, mhm, mit einer neutralen Person eben mich mal darüber unterhalten könnte. Und also, ich mache dir den Vorschlag, dass du noch länger darüber sprechen kannst, nämlich mit meiner Psychologin. Ist das okay? Das wäre nicht schlecht, weil ich wache nämlich manchmal nachts auf, mhm, schweißgebadet, mhm, und dann sehe ich nur diesen, ja, Sie wissen schon. Katrin, das ist genau der Punkt. Du bist ja erst 34 Jahre alt. Das heißt, so sehr lange ist das ja alles noch gar nicht her. Es ist schon lange her, aber wenn man als Kind zwischen 8 und 16 so kaputt gemacht worden ist, hält das natürlich ganz lange an, das hält das ganze Leben an. Vielleicht kannst du mit der Anna, das ist meine Psychologin, noch ein bisschen erörtern, wie du dir noch Gutes tun könntest und wie du dir helfen kannst. Das heißt, du legst auf, dann kennst du die Prozedur ja auch, ich sag's ja jedes Mal, und die Anna wird dich anrufen, sobald sie frei ist. Das wird heute Nacht aber noch sein. Mir fällt jetzt so richtig auf den Herzen. Ja, aber... Ich bedanke mich wirklich, dass ich mal wirklich frei darüber reden konnte. Ja. Das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Das freut mich sehr, wenn du das so sagst. Und ich hoffe, dass wir dir noch ein bisschen helfen können gleich. Das wäre nicht schlecht. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Tschüssi. Bernd, 52, guten Morgen. Guten Morgen. Du bist aber 52. Ich bin 52, ja. Gerade ein Fall, der wäre 32. Nein, 52, leider. Also, naja, was heißt leider? Ist doch ein gutes Alter, so richtig voll im Leben, also... Ja, gut, okay. Also, Bernd. Kann man schon so sagen. Zum Thema. Ja. Geheime Vergangenheit. Geheime Vergangenheit. Ja. Ich bin bisexuell und ich habe das gemerkt, so im Alter von rund 20. Mhm. Habe das eigentlich immer verdrängt, hatte dann mal die eine oder andere Affäre. In der ersten Ehe habe ich da also gar nichts drüber verlauten lassen. Ich bin jetzt in der zweiten Ehe seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Und meine Frau wusste also auch noch nichts davon, bis auf, wo ist ja Ende September, da waren wir in Urlaub. Mhm. Und ich hatte da, naja, seit einigen Monaten schon eine Affäre mit einem sehr, sehr netten Mann. Achso, es lief also immer parallel auch was? Ja, es lief also immer parallel was, aber man war das also sehr, sehr schwer, also geheim zu halten. War das wirklich so eine Liebesaffäre oder nur eine Sexaffäre? Ja, es war erst immer eine Sexaffäre, aber dann wurde es also ganz schnell also auch eine Liebesaffäre, wobei ich Liebesaffäre so ein bisschen, naja, also es war doch mehr Sex, aber Liebe war also mit Sicherheit auch dabei. Ja. Aber das wurde also immer mehr zu einer Liebesaffäre nachher und irgendwann, wie gesagt, Ende September war das im Urlaub, da habe ich also meiner Frau gesagt, also du pass mal auf, ich habe da also noch eine Affäre mit einem Mann. Und die ist also aus allen Wolken gefallen und war also erstmal schockiert ohne Ende. Also erstmal, dass er eine Affäre ist und dann, dass es auch noch mit einem Mann ist. Ja, richtig, ganz genau, ganz genau. Und dann haben wir also ganz, ganz viel darüber gesprochen und das hat mir auch ganz, ganz viel geholfen oder uns ganz, ganz viel geholfen. Mhm. Haben wir ganz viel darüber diskutiert, warum, wieso, weshalb. Wir sind dann nachher drauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, man sollte dann vielleicht mal so ein Dreier-Treffen machen, um man sich überhaupt mal kennenzulernen. Das haben wir dann auch getan. Wie mutig. War mutig. Und letztendlich sind wir ganz mutig gewesen, weil wir drei uns also sehr sympathisch gewesen sind. Es ist mittlerweile also eine sehr, sehr nette Freundschaft und auch darüber hinaus was geworden, zu dritt. Ach. Ja. Na, das ist ja ganz schräg. Wie alt ist dein Freund? Euer Freund? Der wird jetzt 50. Der wird 50, also so in deinem Alter ungefähr. Ja, richtig. Er ist aber nicht liiert irgendwie, er ist nicht verheiratet. Doch, auch. Oh. Ja, das ist also. Weiß denn die Frau Bescheid? Nein. Die weiß nicht Bescheid? Nein, ich weiß nicht Bescheid. Aber ihr drei habt jetzt quasi ein Verhältnis miteinander. Richtig. Also dein Freund, deine Frau und du. Mhm, ganz genau. Ach. Und das lief lange so geheim, dass insofern passt es ja auch zu unserer Sendung. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Nee. Und ihr habt euch mit dem Geheimnis arrangiert jetzt. Richtig, ganz genau. Aber das war wir waren uns alle drei so sympathisch und wie das jetzt also weiterläuft, das weiß ich noch nicht. Das muss die Zukunft zeigen. Das keine war, Ahnung. Das Ganze fing ja dann erst letztes Jahr an, ne? Ja, richtig, ganz genau. Wie sieht denn so der Alltag, na Alltag ist das nicht, aber wie sieht das so im praktischen Leben aus? Wie oft trefft ihr euch? Das ist also ganz unterschiedlich. Also das ist dann, wenn also eben halt Zeit dafür da ist. Mhm. Das ist einmal in der Woche vielleicht oder vielleicht auch nur einmal im Monat. Das kommt also ganz darauf an. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. War das für dich denn, dann ist gerade jetzt für dich auch nicht sehr merkwürdig, jetzt in Bezug auf Sexualität, gleichzeitig dann im Bett zu liegen mit deiner Frau und mit deinem Freund? Kommt man da nicht so ein bisschen in Identitätsschwierigkeiten auch oder in? Nee, eigentlich nicht, weil immer der Wunsch bei mir immer schon da war, das mal zu tun. Mhm. Aber es war also nie der richtige Partner da, jetzt war der richtige Partner da und da habe ich das, also ich war der Initiator von dem Ganzen. Ich meine, du wirst ja auch nur optimal verwöhnt, ne? Du hast ja alles, was du haben möchtest, ne? Ja, aber erstaunlich finde ich ja auch, ich finde sehr erstaunlich, dass deine Frau sich darauf eingelassen hat. Ja, eben weil mein Freund auch ein ganz, ganz, ganz, ganz netter Mensch ist. Ja gut, aber überhaupt also das... wirklich auch auf andere Leute zugehen kann und... Gut, als sie ihn kennengelernt hat, aber sie hätte ja schon von Anfang an ablocken können und hätte richtig sagen können, hier, pass auf, das war's mir, das beide. Habt ihr Kinder eigentlich auch? Ja. Ja. Die kriegen das aber nicht mit. Die haben so Nein. Der Sohnemann ist also 19 und der kriegt das also nicht mit. Nee. Wir müssen das irgendwie schon so also arrangieren, dass das also keiner mitkriegt. Da bleibt dann doch noch eine ganze Menge Geheimnis. Ja, das ist allerdings richtig. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das also dann für Naja, das muss also nicht unbedingt die Kinder dann auch noch mitkriegen. Also interessante Geschichte, schön, dass du sie noch hast erzählen können. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche euch allen alles Gute, Bernd. Ja, ich danke dir. Tschüss. Okay, ciao, ciao. In der Technik, Gudrun Hausen. Das war unsere Sendung für heute. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.